Protokolle 15, 26. Unser Absolutismus wird in allen seinen Handlungen folgerichtig sein. Daher wird unser oberster Wille geachtet und ohne Widerspruch durchgeführt werden. Wir werden weder Murren noch Unzufriedenheiten berücksichtigen. Jede Auflehnung gegen uns wird exemplarisch bestraft werden. Protokolle 15, 27. Das Recht der Berufung behalten wir uns nur für unsere eigenen Zwecke vor, im Übrigen aber werden wir es abschaffen. Denn im Volke darf der Gedanke nicht aufkommen, dass die von uns ernannten Richter ein unrichtiges Urteil gefällt haben. Sollte solches vorkommen, so werden wir selbst das Urteil aufheben, gleichzeitig aber den Richter, der seiner Aufgabe nicht gewachsen war, so exemplarisch strafen, dass ein solcher Fall nicht mehr eintreten wird. Ich wiederhole noch einmal, dass wir jeden Schritt unserer Beamten überwachen werden, damit das Volk mit uns zufrieden ist, denn es hat ein Recht auf eine gute Regierung und gute Beamte.